Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und heute haben wir die Nicole Reiter hier und mit der wollen wir über Biohacking, Brainhacking, Bodyhacking, whatever Hacking. Das Einzige, was wir nicht hacken heute, sind Computer. Darüber wollen wir mit dir reden. Nicole, wer bist du und was machst du? Ja, Oliver, vielen lieben Dank für die Einladung und schön, dass ich heute da sein darf in deinem Podcast. Und ja, also mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin Nicole Reiter, ich bin Psychologin und Expertin für mentale Gesundheit, eben speziell im Bereich Biohacking und auch Longevity. Also das ist ja ein Begriff, der oft ähnlich verwendet wird und ich begleite vor allem Frauen, aber auch Männer. Also ich bin da nicht geschlechterspezifisch, aber sind eben Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungspersönlichkeiten, High-Performer, die aus diesem Hamsterrad des Höher, Schneller, Weiters rausgehen möchten und mehr in Richtung Achtsamkeit und Bewusstheit gehen möchten und damit ja ihre eigene Führungskompetenz erweitern wollen. Das mache Also ich im Einzelnen. man könnte sagen, Führung muss nicht ungesund sein. Ja, das ist ein Oder? schönes Plädoyer, ja, Ja, definitiv, ja. also weil oft hat man ja so das Gefühl oder auch bei diesen ganzen, ja, was habe ich jetzt gelernt? FIRE, Financial Independent Retire Early, diese ganzen, keine Ahnung, Bitcoin und whatever Menschen und so weiter. Man hat immer das Gefühl, die sind so endlos im Stress. Da denke ich dann immer, das kann doch nicht gesund sein, ne? Und wenn man ein bisschen jünger ist, dann packt man das weg, aber auch nicht final. Also ich habe auch einen Bekannten, der sagte, ja, ich bin hier, weiß nicht mehr. Er hatte so einen Ausdruck dafür, so ich gehe immer mit dem Kopf durch die Wand und wenn es mal 16 Stunden sein müssen, sind es halt 16 Stunden. Ja, und dann hing er 3 Jahre lang mit Burnout in der Ecke und Familie weg, Hund weg, und so weiter, ne? Also inzwischen hat er sich wieder gefangen, aber spaßig ist das nicht. Das muss man auch erstmal überstehen, ja. Ja, definitiv. Aber weil du sagst, lass uns mal an einer unkonventionellen Stelle anfangen, weil du sagst, Männer, Frauen, egal. Ja, jetzt jenseits des Offensichtlichen gibt es da aber schon auch Unterschiede, oder? Wie die Körper funktionieren, oder? Oder Also das würdest du auf. sagen, 99% gleich und Nee. Also das definitiv nicht. Also Frauen haben ja bis zu gewissen Alter auch eben ihren normalen Zyklus. Also da von ja. daher durchleben wir natürlich einmal im Monat auch eine ganz andere Hormonkonstellation und Emotionslage als Männer, die ja doch eher, ich will nicht sagen immer gleich sind, aber doch eher einen konstanten Spiegel haben. Also da gibt es definitiv große Unterschiede. Bei denen ist der Unterschied, ich habe zwar auch schon, also irgendwo am Rande, aber ich habe das nie nachgelesen oder so, dass auch Männer einen Zyklus hätten, jetzt keinen offensichtlichen, sondern, aber bei denen ist der Zyklus halt, ob ihre Fußballmannschaft am Samstag gewonnen hat oder nicht, ne? Also, Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber ja, da sicherlich sind bei da manche manchen. Leute, also mir ist es immer egal, ja, aber ich weiß, bei manchen Leuten, weiß ich, wenn die Mannschaft gewonnen hat, dann kann ich am Montag ganz anders mit denen reden, als wenn sie verloren hat, ne? Also, das Ja, ist das Einzige, was definitiv. mich dann an Fußball interessiert. Ja, definitiv. Und gleichzeitig ist das aber ja auch ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den du da ansprichst, nämlich der Umgang mit den eigenen Emotionen und wie und wohin projiziere ich eben diese Emotionen und wie reflektiert bin ich überhaupt mit meiner Emotionalität und meinen Gefühlen? Was löst was in mir aus? Also das ist definitiv auch ein ganz, ganz großes Thema, was finde ich ganz oft noch ja auch irgendwo ein Tabuthema ist, über die eigenen Gefühle überhaupt erstmal nachzudenken und sich bewusst zu machen, was beeinflusst mich denn eigentlich und wie kann ich damit umgehen und wie eben projiziere ich das auch auf mein Umfeld, auf mein Arbeitsumfeld, auf meine Kollegen, auf meine Mitarbeiter, wenn ich in der Führungsposition bin. Und das ist definitiv auch oft ein großes Thema bei mir, überhaupt mal da rein zu spüren, eben raus aus dem Kopf zu kommen, Nicht nur zu denken, sondern vielmehr ins Gefühl, in den Körper zu kommen. Wo fühle ich denn ein bestimmtes Gefühl zum Beispiel? Ja, wie fühlt sich Angst, wie fühlt sich Wut, wie fühlt sich Traurigkeit für mich überhaupt an? Wo spüre ich das da im Körper? Und wie kann ich das dann auch transformieren, damit ich es eben, also Wut ist ja zum Beispiel ein Gefühl, was total gut sein kann. Nur es einfach rauszuschießen und jemand anderen damit abzuschießen, ist nicht so gesund, der Umgang Ist dann damit. auf jeden Fall gut, wenn man nicht im Weg steht. Ja, definitiv. Aber man kann es eben auch, oder auch Frau kann es sehr gewinnbringend einnutzen, also nutzen. Also es kann ja auch ein Motivator sein, wenn wir es eben umlenken, transformieren, erkennen, was da dahinter steht für das persönliche Wachstum und die eigene Entwicklung. Und da liegen ganz oft eben die Themen auch schon sehr tief, weil wir ja ganz oft gelernt haben, gerade schon Anfang Schule, wir müssen funktionieren, wir dürfen dies nicht, wir müssen jenes machen, wir sollen da nicht zu laut, zu leise, zu forsch, zu wie auch immer sein. Und damit unterdrücken wir, und da schließe ich mich nicht aus, deswegen sage ich wir, ganz oft eben die eigene Persönlichkeit eigentlich und spielen eine Rolle oder rutschen da in Rollen rein, wie wir glauben, sein zu müssen. Und da ist Social Media natürlich nicht zwingend hilfreich dafür. Das unterstützt oft diese Rollenvorstellungen auch noch. Und ja, und macht einfach da auch nochmal ein ganz großes Thema auf, wie nehme ich mich selbst wahr oder wie glaube ich sein zu müssen in bestimmten Positionen. Vielleicht so ein paar Schnipsel dazu. Das eine ist, ich hab mal eine Lehrerausbildung gemacht und da hatten wir auch Sprechtraining. Das war was, das konnte man, eigentlich sollte das, finde ich, jeder Lehrer machen, aber das war so eher Wahlfach. Und nach ja, viel zu vielen Semestern, die ich an der Uni rumgehangen hatte, habe ich bei diesem Sprechtraining. Die hat dann auch so Feldenkreisübungen und solche Sachen gemacht. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich überhaupt noch einen Körper habe. Ja? Also ich war praktisch eigentlich ein Kopf auf zwei Beinen, so ungefähr. Ja? Also ich habe eigentlich, hatte keinerlei Körpergefühl. Ja? Und da lernt man dann ja, vom Diaphragma auszusprechen und so weiter und so fort. Oder den ganzen Oberkörper als Resonanzraum zu benutzen. Und dann so Übungen gemacht, wo man sich auf die Stelle an den Füßen konzentriert, die den Boden berühren und so weiter und so fort, wo du gedacht hast, da ist ja noch mehr, ja. Und das war das eine. Und das andere war, da war ich im Internat und da hatten wir Supervision als Erzieher. Also ich war nicht nur Lehrer, sondern Erzieher. Da hatten wir auch eine Supervision. Und als der Job dann zum Ende kam, ging es mir irgendwie nicht gut. Dann bin ich auch zu der Supervisorin hin und habe gemeint, ob wir mal quatschen könnten. Da sage ich, hier, das und das, so fühle ich mich. Ne? Ich hatte so ein Brummen im Vorderschädel und ich kannte dieses Gefühl nicht. Sagt sie, Oliver, das ist Angst. Und ich so, ah, das ist Angst. Interesting. Ja, also vielleicht, ich hatte einfach wahrscheinlich vorher nicht ausreichend Angst. Ja, also so, dass das, ja, also ich habe einfach gemerkt, mir geht es nicht gut, aber ich habe eigentlich nicht gemerkt, ach, das ist das, ja. Und insofern ist das, glaube ich, schon ein Lernprozess. Bei beiden Sachen habe ich eben festgestellt, da passieren Dinge in deinem Körper oder du nimmst Dinge in deinem Körper Absolut. wahr oder in deinem Körper nicht wahr, die du mal benennen kannst und mal nicht. Und wenn du natürlich nicht weißt, was es ist, kannst du auch nicht irgendwie sagen, hier, ich brauche Hilfe und zwar Folgendes, ne? Also zumindest, wenn der andere da vielleicht nicht geschult ist, dazu zu hören oder so. Also das finde ich schon mal ganz interessant. Also das wäre auch immer das Erste, was du bei jemandem machen würdest, oder? Dass du einfach mal checkst, wie geht es dem überhaupt und weißt du überhaupt, wie es ihm geht oder ihr. Ja, voll. Also das ist definitiv auch eben immer ein Punkt, überhaupt mal zu fragen, wie geht's dir? Und sich dann nicht mit der Frage oder mit der Antwort, ja gut oder ja passt schon abzugeben, sondern zu sagen, okay, Aber es ist eine Ja. ganz schöne Übung, wirklich mal so die Hand aufs Herz zu legen, kurz die Augen zuzumachen und zu sagen, ah, wie fühle ich mich gerade? Wie geht es mir gerade wirklich? Und mal so eben aus dem Kopf hinein ins Herz oder in den Bauch zu spüren, was ist da gerade? Und das macht schon ganz, ganz viel. Und da kann man wirklich auch innerhalb von 2 Minuten, ne, einen unglaublichen Shift bewirken, weil es eben dann nicht darum geht, ja, mir geht's gut, passt schon, sondern es geht darum, ah, okay, was ist da gerade wirklich da? Und das ist dann oft auch eine wunderbare Grundlage und ein Start für ein Gespräch, für eine Begleitung, weil eben dann schon Themen hochkommen können, die vorher eben im Rauschen des Alltags, im Funktionieren untergegangen sind und plötzlich dann aufploppen und dann auf einmal, ah ja, wow, dann fühlt sich das jetzt irgendwie vielleicht doch nicht so Bombe an, dass ich gerade, weiß ich nicht, einen Kunden verloren habe zum Beispiel. Und dann mal zu spüren, ja, was ist denn da gerade? Und Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe einen Kunden nicht gewonnen oder ich habe einen Kunden verloren. Was macht das mit mir? Und das ist ganz natürlich, dass es uns traurig macht. Ja? Also das ist ganz natürlich und das ist ganz wichtig, auch diese Traurigkeit mal zu spüren. Es geht da nicht darum, dann stundenlang zu weinen oder irgendwie das groß zu machen, Dich sondern irgendwie reinzusteigern oder ich muss genau, jetzt mein ja. Leben ändern, damit ich den Nee, nächsten nee, Kunden gewinne. genau, Ja, ja. das ist es nicht. Ja, darum geht es eben. Es geht auch darum, Ja. eben dieses Gefühl nicht wegzudrücken, sondern es geht darum, in der Achtsamkeit und in der Wahrnehmung zu bleiben, das, was aufploppt, da sein zu lassen und es dann auch abfließen zu lassen. Und ich fand das so schön, was du gerade gesagt hast mit dem, ich spüre meine Füße auf dem Boden, weil das ist nämlich dann auch ganz wertvoll zu sagen, okay, und ich muss es aber nicht selbst tragen, sondern ich kann es eben in Verbindung mit der Erde abgeben, fließen lassen, so dass wieder Raum da ist für mich, nach vorne zu gucken. Weil wenn wir es festhalten oder auf die Seite schieben, dann wird quasi unser Körper quasi immer voller mit alten Themen, die wir nicht verarbeitet haben. Und dann ist gar kein Raum, gar keine Weite, gar keine Visionsmöglichkeit mehr da, wie es eigentlich weitergehen soll. Und deshalb ist es so wichtig, eben auch auf die eigenen Gefühle zu hören. Wenn jetzt jemand sagt, hey, die redet da so komisch, ne, mit Herz und so weiter. Also, ich meine, also zum Beispiel Herz und Bauch, was du vorhin gesagt hast, ne? Also klar, wenn man Angst hat oder wenn man Stress hat, schlägt das Herz schneller. Da gibt es also sozusagen Korrelationen, ja, zwischen Emotionen also zwischen Kopf und Körper. Ja, wäre ja auch komisch, ne, wenn der Kopf und der Körper, weil Gerüchte halber, ne, sind die verbunden, ja, und zwar über ein ziemlich großes Netz. Und auch beim Bauch, ne, das hat mich am Anfang total, ich hatte als Kind schon mal autogenes Training, war ich in einem Kurs, und da hieß es dann, ja, das Sonnengeflecht und bla bla bla, ne, Solarplexus. Und später habe ich dann gelernt, die Menge an Nervenzellen, die wir im Bauchbereich haben, entspricht vom Gewicht her dem Gewicht eines Katzengehirns. Muss man sich das mal klar machen, ne? Also das heißt, wenn einer sagt, ich habe da so ein Bauchgefühl, das, ich glaube, das klappt nicht, oder ich habe ein gutes Bauchgefühl, das klappt, dann ist das gar nicht so, dann ist das nicht abhängig davon, ob er gerade fünf Großpakete Chicken McNuggets gegessen hat oder so, sondern also oder zu viel Käse, ja, sondern das haben sie von einer englischen Autorin gesagt. Die hat abends zu viel Käsebrot gegessen, schlecht geschlafen und dann diese Romane geschrieben. Eine von den Brontes, ich glaube sogar die Charlotte, aber ich weiß es gerade nicht genau. Und fand ich damals auch witzig, ja. Also davon hängt es ja gar nicht ab, sondern vielleicht kann man einfach akzeptieren, ja, dass nicht alles Denken im Gehirn stattfindet, ne? Und es kann eben auch überall im Körper stattfinden. Oder ich habe mir so eine Atemtechnik, ich meine, ausgedacht oder eine Atemübung ausgedacht, wenn ich nicht schlafen kann, dass ich mir vorstelle, dass ich durch die Nase einatme, die Luft durch den Kopf durchgeht und beim Mund oder auch bei der Nase wieder raus. Jetzt kann man sagen, so ein Schwachsinn, ne? Da ist es ja nicht hohl, wobei manche Leute da auch widersprechen würden, aber diese Vorstellung hilft mir, weil dann kann in dem Kopf gerade nichts anderes passieren, ne? Und Ja. dann schlafe ich wieder ein, ja? Und selbst wenn diese, oder im Yoga sagt man ja, atme da in diese Spannung rein oder so, wo man auch sagt, wie soll das gehen, ja? Ja. Natürlich geht es nicht, sondern das ist eine reine Vorstellung, oder dass eben durch die Füße, dass dann irgendeine Anspannung in den Boden fließt. Natürlich tut sie das nicht. Also jetzt in meiner Vorstellung nicht. Ne, sie tut es nicht wirklich, aber ich kann es mir vorstellen und es kann mir helfen, sozusagen mit meinem Körper entsprechend umzugehen. Und gerade so Yoga-Übungen, die sind ja zum Teil irgendwie 3000 Jahre alt oder so. Da kann man dann schon mal von ausgehen, dass sich da irgendjemand mal was, also dass die Leute seitdem sich dabei was gedacht haben. Ne? Also, Ja. ja. Also Bestandsaufnahme, Körper und auf den Körper hören. Jetzt ganz blöde Frage, wie geht Biohacking? Wo kann ich ansetzen? Also beim Computer ist immer ein Typ in einem Hoodie von der Tastatur im Halbdunkeln. Aber wie funktioniert das mit unserem Körper? Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich ganz unterschiedliche Aspekte, an denen man ansetzen kann. Und meiner Erfahrung nach führt das eine oft zum anderen, weil es aus meiner Erfahrung nach nichts voneinander getrennt ist, sondern alles irgendwie miteinander in Verbindung steht. Also es gibt also vier Säulen, auf denen man quasi auch oder an denen man ansetzen kann. Und eben also einer der greifbarsten oder die drei greifbaren Säulen sind Bewegung, Ernährung und Schlaf. Das sind natürlich Dinge, die relativ greifbar sind und wo viele auch schon irgendwie eine Idee im Kopf haben, so ja, wie gehe ich das Ganze an? Also Bewegung, ja, dann gehe ich halt die Treppe anstatt den Lift zu nehmen oder dann gehe ich jetzt ins Fitnessstudio und mache meine Übungen. Schlaf, genau, wie schlafe ich, wie lange schlafe ich, genau. Und auch bei der Ernährung kann man natürlich sehr genau gucken, okay, wo kann ich da vielleicht etwas optimieren? Esse ich genug, esse ich zu viel, esse ich die falschen Dinge, oder dann eben auch tiefer reingehen, aber das sind alles eben nicht meine Expertisen in dem Sinne, sondern für mich ist eben die vierte Säule, das Thema mentale Gesundheit, eben das, worauf ich besonders schaue und woran ich eben arbeite. Und da geht es eben, wie wir eben schon auch gesagt haben, um das Thema Emotionen fühlen, sich mal erlauben, Zeit für sich zu nehmen, zur Ruhe zu kommen. Was in einer Welt, in der wir hier in Europa, in Deutschland, Österreich, Schweiz leben, selten der Fall ist. Also ich war zum Beispiel, wir haben heute Montag, wenn wir das aufnehmen. Ich war gestern zum Beispiel den ganzen Tag in der Natur spazieren. Es hat frisch geschneit. Ich habe mir ganz bewusst keine Ohrenstöpsel reingestopft und irgendwelche Musik gehört, sondern ich bin einfach spazieren gegangen und ich habe auf den Boden geschaut, ich habe das Knistern des Schnees gehört. Das ist etwas, wieder bewusst wahrzunehmen, was um mich herum, aber auch was eben in mir stattfindet. Und das funktioniert einfach nur, wenn es im Außen etwas leiser wird. Also ich habe vorhin das Thema Social Media schon angesprochen, unsere Arbeit, unser soziales Umfeld, das ist alles wichtig und wertvoll und gleichzeitig ist aber eben diese Zeit für dich alleine, in der du nur für dich bist oder vielleicht eben nicht ganz alleine bist, sondern dich unterstützen lässt, dich führen zu lassen in dich hinein quasi, ist total wertvoll und wichtig. Und das vergessen wir eben ganz oft. Und wenn wir uns da nicht die Zeit für nehmen, dann werden wir krank. Und ganz oft sind dann auch körperliche Symptome ein erster Punkt, wieso wir überhaupt anfangen, wieder bewusster auf uns selbst zu achten. Weil eben der Stress, der mentale Stress schon oft so normal ist, dass der Körper oder dass unsere Seele, unser Körper, Geist und Seelesystem gar nicht anders kann, als den Körper krank werden zu lassen, damit man auch anfängt, eben Das zeige immer auf den Kopf, aber dabei ist es eben die Körper- oder die mentale Gesundheit, die eben auch gespiegelt wird durch den Körper, dann wieder mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokus im Leben des jeweils Einzelnen eben bekommt. Ja, also grundsätzlich, ich sage immer, wenn ich in meinen Vorträgen irgendwas zu Thema Stress sage, sage ich, ist eigentlich eine verhältnismäßig sinnvolle Installation, ja, weil eigentlich sollte Stress den Körper entweder auf Angriff oder Flucht oder manche sagen auch noch so Igel, ne, also totstellen, vorbereiten, wobei zum Totstellen, glaube ich, ist der Stress, also das, was dann bei der Stressreaktion passiert, nicht so effizient. Aber was weiß ich, das Blut wird in die Muskeln gepumpt, ja, der Sichtrahmen verengt sich und so weiter und so fort. Und die, die das halt konnten, die eine Stressreaktion hatten, die sind halt vom Säbelzahntiger davongelaufen oder haben im schlimmsten Fall mit dem Ast eins auf die Nase gehauen und der ist abgehauen. Und die anderen sind gefressen worden, von denen stammen wir nicht ab, ne? Also die gesagt haben, oh, cool, ein Säbelzahntiger geht mich doch nichts an, ja. Die sind halt weg. Das heißt, es ist halt gelernt, ne? Oder es ist auch gelernt, dass wir halt beim Rascheln im Busch nicht denken, oh, ein Häschen, sondern denken, oh, es könnte ein Tiger sein, ne? Oder ein Bär oder whatever, ja. Also und das nutzen natürlich auch manche Kommunikatoren und manche Parteien und so weiter aus und machen halt Angst, ne? Also wissen, das funktioniert. Das ist dann halt schwierig. Aber also das ist das eine. Stress ist eigentlich natürlich, aber in der Situation, so wie du es skizziert hast, ja, ständig prasselt was auf uns ein, entweder Nachrichten oder auch natürlich, ja, 9 to 5, ne? Ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt morgens an Punkt A sein und zu einem bestimmten Zeitpunkt abends an Punkt B und so weiter. Und wenn das nicht klappt, dann ist irgendwie schwierig, dann leiden andere Leute. Und das war natürlich lange nicht so. Da musste ich vielleicht in den nächsten 2 Wochen irgendwo sein. Ja, also, ja, so in 2 Wochen habe ich einen Termin. Das hat die Leute vielleicht damals auch schon gestresst. Ja, wer weiß. Aber wir sind im Prinzip in einem Dauerstress. Alles ist verspannt. Der Körper denkt dann, ne, wenn wir uns anspannen, dann kriegen wir automatisch wiederum Angst. Ja, drum atmen wir auch nicht, wenn wir uns anspannen. Und dann denkt der Körper, oh Gott, es muss was ganz Schlimmes sein. Ich sehe zwar nichts, aber ne, also es ist ja nur E-Mail oder so. Es beißt mich nicht und reißt mir nicht den Arm ab. Aber der Körper ist halt trotzdem in diesem Stresszustand und der ist nicht dafür gebaut, da dauernd drin zu sein. Ja, und dann Absolut, ja. muss man sich Taktiken, also ich leide da auch ein bisschen drunter, in Anführungszeichen. Ich leide eigentlich nicht. Ich habe immer diese Kopfhörer auf. Jetzt ausnahmsweise bei der Podcastaufnahme setze ich sie mal ab, damit es mich nicht irritiert, wenn das Handy Ping macht. Aber wenn ich irgendwo mehr als 2 Minuten in irgendeine Richtung laufe, dann mache ich einen Podcast an, ne? Und manchmal geht die Batterie alle und dann denke ich, oh, ist interessant, in meinem Kopf findet auch sonst noch was statt. Aber das ist natürlich auch die ganze Zeit, wenn ich vorm Rechner sitze. Also ich fühle mich jetzt nicht unausgelastet beim Nachdenken. Aber natürlich denken wir über andere Sachen nach, ne? Und insofern muss ich das vielleicht mal beherzigen, dass ich sage, einmal pro Woche 1 Stunde ohne Spazierengehen ist vielleicht auch nicht schlecht. Und wenn es mir dann gefällt, mache ich es häufiger. Aber also das ist in der Tat so, dass man sich das mal bewusst machen muss. Ich glaube jetzt nicht, dass so Nachrichtenabstinenz eine gute Taktik ist. Ja, weil man dann halt nicht mehr bewerten kann. Also man muss da vielleicht auch einen Mittelweg finden. Mir hat mal einer gesagt, er liest nur eine Wochenzeitung, weil erfahrungsgemäß in der Wochenzeitung die Leute sich nicht so aufregen. Und das ist jetzt über 30 Jahre her, dass er mir das gesagt hat. Also schon damals gab es die. Also wenn man jetzt Tageszeitung liest oder Nachrichten hört, was ich sehr ausführlich tue, stellt man halt fest, naja, innerhalb von 2 Tagen ändert sich da nicht so viel. Ne? Aber wenn man dann Wochenzusammenfassungen hört, stellt man fest, naja gut, dann kann man da schon viel entspannter drauf schauen, weil man halt nicht diesen diesen kurzen Blick hat. Ja. Ja, Also klar. sich da bewusst zu machen, was man sich da selber zumutet und sich die Luft zu geben, auch mal über sich nachzudenken oder in Ruhe über was. Also die Ja. kreativsten Ideen ist ja in der Tat, ne, der Grund, warum Leute unter der Dusche so, also auch Biohacking, unter der Dusche Absolut. so gute Ideen kriegen, ist eben Ja. dieses Rauschen, ne? Also Genau. Nullgeräusch, nenne ich es mal, ne? Also das keine Bedeutung hat in dem Sinn, ja, oder manche können im Regen gut einschlafen oder so. Ähm, Ja. und, und, ähm, und da kommt dann das Gehirn in irgendwelche Zustände, wo es dann plötzlich kreativ wird oder wo plötzlich sich irgendwelche Widersprüche auflösen. Absolut, ja. Ja, voll, voll schön, alles voll richtig und wertvoll und gut, was du auch gesagt hast. Ich würde noch mal so ein Stück zurückgehen am Anfang, als du angefangen hast zu sprechen, hast du über den, im Prinzip über den Sympathikus und den Parasympathikus, über den Flucht und Flucht oder Kampfmodus gesprochen, der ja den Sympathikus aktiviert. Und das ist eben das, also der Sympathikus ist der Teil unseres Nervensystems, der eben dafür sorgt, dass wir gut funktionieren, dass wir eben auch überlebt haben in früheren Zeiten, dass wir heute auch aufmerksam sind, dass wir einen Fokus setzen können. Aber er ist eben sehr, sehr überstrapaziert in unserer heutigen Welt, weil quasi alles darauf ausgelegt ist, dass der Sympathikus stimuliert wird. Und im Bereich mentale Gesundheit muss es aber eine Balance geben. Und daher müssen wir aktiv quasi unser passives Nervensystem, also den Parasympathikus, auch aktivieren oder eben bespielen oder versuchen, ihn also da anzudocken und dem auch wieder Raum zu geben. Und das geht eben unter anderem damit, dass wir eben uns möglichst keine äußeren oder möglichst wenig künstliche äußere Reize zuführen. Und dann passiert eben genau auch das, wenn wir da wieder mehr in diesen Moment von ich schaue nach mir, ich spüre, was da in meiner Umwelt gerade ist. Und da geht es eben viel mehr um das Fühlen und um das Spüren und nicht mehr um das Denken. Und wenn wir da in diesen Moment des Fühlens kommen, dann entsteht auch Kreativität. Das merke ich zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich Beiträge erstelle oder wenn ich überlege, wie ich mein Marketing machen möchte oder wie ich Menschen ansprechen möchte. Wenn ich da am Schreibtisch sitze und denke, okay, und jetzt muss der perfekte Text rauskommen, das funktioniert einfach nicht. Dann stehe ich auf, dann mache ich entweder eine kurze Körperübung oder ich gehe kurz auf die Toilette und auf einmal kommt eben dieser Moment. Oder ich mache mir einen Tee und das ist eben der Moment, in dem ich nicht in diesem sympathischen Funktionieren bin, sondern in dem ich loslasse, ausatme, mein System einfach mal neu justiere und in die Ruhe gehe. Und dann ist da Raum für diese Kreativität, weil ich eben nicht in diesem Funktioniermodus bin, sondern ich so mich selber dafür öffne, dass ein Impuls, der ja in meinem Gehirn definitiv irgendwo schon vorhanden ist, aber gerade nicht in meinem Bewusstsein ist, da sein darf. Und das sind die Ideen, das sind die Texte, das sind die Kontakte, die ich dann vielleicht auch spüre, die ich, also bei mir ist es zum Beispiel auch manchmal so, dass ich ganz intuitiv auch Menschen anschreibe, also proaktiv auf Menschen zugehe, oder eben eine, und das passiert, wenn ich eben nicht bewusst darüber nachdenke, wen könnte ich jetzt kontaktieren, damit ich Ja, sondern plötzlich fällt weiterkomme, einem jemand ein, sondern ja. genau, es ist Ja. plötzlich jemand, der da so einfach ins Gedächtnis kommt und dann kontaktiere ich den Menschen und entweder es ergibt sich ein schönes Gespräch oder so, wie es bei uns jetzt ist, dass wir einen Podcast aufnehmen Ja. oder eben auch jemand, der gerade meine Unterstützung braucht und dankend annimmt, weil ich auf ihn oder sie zugegangen bin. Also auch das Ja. passiert, dass dadurch sich Geschäftsbeziehungen auch eröffnen. Also das ist eben das, was ich auch gerne Intuition nenne, weil es das ist, was schon in meinem Feld, also energetisch auch in meiner, in dem, also da ist, ich es aber nicht in mein Bewusstsein bekomme, weil Ja. mein Verstand die ganze Zeit denkt, ich muss funktionieren. Oder Und wenn mit ich, irgendwas anderem beschäftigt ist. genau, ja, Ja. und wenn ich eben in diese Ruhe gehe, meinen Parasympathikus sein lasse, mich selber spüre, alles loslasse, was ich da oben in meinem Kopf mir Ja. zusammengesponnen habe, dann fängt es plötzlich an zu blühen, die Ich meine, es hilft, Kreativität. glaube ich, auch mal nachzudenken. Also mir ist das auch irgendwann aufgefallen, dass man so mit die besten Ideen, die ich hatte, oder die für den Zeitpunkt gerade sehr gute Ideen waren, im Urlaub gekommen sind, beim Spazierengehen, im Halbschlaf, Genau. whatever, ja. Ja. Also so, wo man sagt, ja, wieso nicht eigentlich das oder wieso nicht, oder vielleicht passt dieser Begriff oder ja, also da gibt es ja dieses, ich bin mir nie sicher, auch wenn ich den Namen vor mir habe, weiß ich nicht, ob ich den gut aussprechen kann. Dieser Csikszentmihalyi, so ähnlich heißt er. Den kennt man vor allem eigentlich, wenn man nach Büchern über Flow sucht, dann entdeckt man, welche Buchstabenfolge diesem komischen Genuschel entspricht. Der Mann ist halt Ungar, der kann nichts dafür, dass er so komisch heißt. Und der hat auch viel über Kreativität geschrieben. Und der sagt halt, es gibt so verschiedene Phasen. Ne? Es gibt halt so eine Materialsammelphase, ne? Wo man brainstormt oder irgendwas macht. Und dann braucht es aber auch eine Latenzphase, wo man es einfach mal liegen lässt. Also jetzt zu Ja. brainstormen und dann zu sagen, so, 2 Minuten später arbeite ich daran jetzt weiter, das funktioniert oft nicht so. Aber irgendwann, ich sage jetzt mal, träumt sich das Gehirn sozusagen die Sachen dann zusammen. Und plötzlich, weil Kreativität ist ja in der Regel oder oft die Kombination aus zwei Elementen, die man halt bisher noch nicht zusammen hatte, ja? Oder Ja. mehreren. Und Ja. oder eine Erfindung oder sowas, ja. Und also man kann jetzt eine Dampfmaschine nehmen, aber man kann die Dampfmaschine auf Räder machen, ne? Dann habe ich plötzlich ein Fahrzeug, das von der Dampfmaschine angetrieben ist. Kann die aber Ja. auch nur in der Fabrik einbetonieren, ja, dann Ja. macht die nichts, also bewegt sie sich nicht. Aber wie auch immer. Und das braucht's und ich glaube, das muss man sich auch zugestehen, ja, weil also die Leute, die sich dann so wie der eine, den ich beschrieben habe, die sich so, also er war auch sehr kreativ, aber die sich dann so voll donnern mit allem Möglichen, lässt dann nicht genug Raum. Es sei denn, man ist zu kreativ, dann muss man sich vielleicht bremsen, aber Ja, weiß wenn es das wirklich gibt, genau. ich nicht. Ja. Ja, das sind dann manchmal die kriegen dann gar nichts mehr fertig, weil sie alles nur anfangen. Das ist, glaube ich, auch nicht befriedigend auf die Dauer. Das stimmt, ja. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, den ich auch immer wieder sehe, ist, dass wir viele Ziele haben. Und ich bin zum Beispiel eh grundsätzlich kein Fan von dem Begriff Ziele oder Ziele setzen, sondern ich nenne das sehr gerne eben innere Ausrichtung. Und weil für mich Ziele sind ganz oft eben so dieses Thema, ja, ich gehe eben mit dem Kopf ran. Ja, es gibt ja, das kennst du auch, unterschiedlichste Methoden, wie man Ziele definieren kann, wie man Ziele formulieren kann, damit sie möglichst konkret, knackig, attraktiv und terminiert sind. Aber was da oft der Fehler ist oder das Problem ist, dass wir gar nicht spüren und ob wir das wirklich erreichen wollen oder ob das nicht eben wieder ein von unserem Kopf, von unserem Verstand, von den Einflüssen von außen, ein eigentlich von außen gegebenes Ziel ist. Oder ob es wirklich ein intrinsisches Ziel ist, also etwas ist, was uns selbst wirklich auch erfüllt und glücklich macht, wenn wir in diese Richtung gehen. Und das ist eben etwas, was auch bei mir gerade jetzt zum Jahresende auch immer wieder Thema ist und Dazu gibt es auch bald einen Online-Kurs von mir, wo es eben darum geht, wirklich die innere Ausrichtung zu finden und zu spüren, was möchte ich für 2026 für mich denn? In welche Richtung möchte ich denn gehen? Und sich dahin eben auszurichten, zu fühlen und zu spüren, was da für Schritte dann auch notwendig sind, damit wir uns eben nicht in der Kreativität, in allem, was möglich ist, verlieren, sondern eben wirklich schauen, was ist so mein persönliches Nächstes? Was ist das, was mir wichtig ist? Unabhängig von dem, was auch vielleicht im Außen erwartet wird, was natürlich also was natürlich schon wichtig ist, sich vielleicht auch einen Lebensbereich zum Beispiel auszusuchen, wenn man jetzt selbstständig oder Unternehmerin ist, dass man da wirklich auch sagt, okay, wo soll es zum Beispiel mit unternehmerisch hingehen? Und dann natürlich schon auch eine gewisse Klarheit zu haben und zu verbinden, was da im Kopf entsteht, aber auch eben das Gefühl, das Verkörpern auch mitzunehmen. Und ja, und daraus dann eben ein schönes, etwas Rundes zu machen, auf das man sich auch freut, ja, dass wir diesen Also Weg geht. den Ausdruck Ausrichtung finde ich gut. Es gibt ja diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Aristoteles war oder irgendjemand anders, vielleicht auch ohne Autor. Da sagt man dann so schön, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, hinsegeln willst, ist jeder Wind der richtige. Ne? Ja. Also es gibt ja Leute, die bewegen sich irgendwo hin, kommen irgendwo an und sagen, ah ja, das war jetzt mein Ziel übrigens. Ja? Also nachher kann man machen, ja, ist sehr grundsätzlich sehr erfolgreich, weil man immer Erfolg hat. Ja. Umgekehrt, also ich bin ja auch so ein Getting Things Done Mensch, also David Allen, das Buch Getting Things Done. Und zum Beispiel bei Jahresvorsätzen sagt er, mach dir nicht 2 oder 3, mach dir 15 oder 20, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen davon erreichst, ist viel höher. Ja, also Ja. jetzt übertrieben gesagt, also man soll die sich aber auch nicht, allerdings in GTD sagt man auch, man soll die sich nicht ausdenken, also so das und das und das. Das wäre vielleicht auch dieses Außengesteuerte, was du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, sondern man soll Ziele nur aufschreiben, wenn man sie wirklich hat. Ja. Ja? Also, oder eine Aufgabe, wenn man die nicht machen will oder wenn man ein bestimmtes Ziel gar nicht erreichen will. Gut, wenn, also jetzt mal ich nenne es jetzt mal im persönlichen Bereich oder auch als Unternehmerin, Unternehmer, jetzt nicht jemand, wenn natürlich mein Chef zu mir sagt, das muss bis nächste Woche raus, ja gut, ne, dann ist Ja. das wäre jetzt aber eher ein Projekt nach Genau. GTD, Formulierung Ziel ist eher so 5 Jahre oder so, ne? Ja. Und was da natürlich hilft können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, also das berühmte positive Denken, also jetzt nicht das, ich bestelle mir jetzt irgendwie einen Lottogewinn vom Universum, obwohl ich gar nicht spiele, ne? Ja, Also, genau. sondern, dass ich mir eine positive Vorstellung von mir selber in der Zukunft mache oder von der Situation in der Zukunft mache, weil wenn ich, glaube ich, mich auf eine positive Situation zubewege, dann bin ich natürlich immer, also wenn ich die sozusagen im Blick habe, dann bin ich ja eigentlich immer viel positiver oder viel motivierter, als wenn ich jetzt nur mich, also wenn ich mich jetzt vom, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn ich mich zum Reichtum hinbewege und oder von der Insolvenz weg, ja, ist also eine Bewegung zu mehr Cashflow sicher eine bessere Motivation, als vor irgendwas wegzurennen, ja. Absolut, ja. Zum Beispiel also rein im Kopf, ja. Und Ja. unterm Strich kommt es dann aufs selbe raus, aber ich glaube, der Körper funktioniert besser, wenn man halt sagt, da hinten gibt es Eiscreme, als wenn er sagt, da vorne gibt es Eiscreme, als wenn man sagt, da hinten sind Wölfe. Ja, also Ja. das ist Ja. sicher angenehmer, dann an dem Ziel anzukommen. Ja. Ja, absolut. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder erlebe, ist, bin ich bereit, also wenn ich mich irgendwohin ausrichte oder wenn ich mir ein Ziel setze, heißt das ja, dass gewisse Aspekte, Gewohnheiten, Persönlichkeitselemente von mir in den Hintergrund rücken und andere aber vielleicht wachsen müssen. Ne. Und bin ich bereit dazu, dieses Wachstum, diese Veränderung einzugehen? Und wenn ich merke, hey, ich habe Lust dazu, dann ist das das, was aus mir herauskommt. Dann denke ich mir so, ja, da habe ich Lust zu. Also ich habe ein wunderschönes Beispiel, was ich immer wieder nehme, ist, ich bin einen Marathon gelaufen. Und diesen Marathon bin ich 4 Monate lang gelaufen. Und an dem Tag, als ich ihn gelaufen bin, ist es einfach passiert. Weil ich bin 4 Monate lang, habe ich trainiert dafür. Und ich habe jedes Mal, wenn ich laufen war, mir die vorgestellt, wie es ist, diesen Marathon zu laufen. Und das war meine innere Ausrichtung, weil ich Lust dazu hatte. Ich hatte nicht jeden Tag Lust aufs Training. Und ich hatte auch nicht immer, das war so ein mega heißer Sommer, wo ich wirklich auch richtig früh aufgestanden Da bin, muss ich damit früh ich. morgens oder sehr spät abends oder Genau. so spät abends kannst du fast gar nicht trainieren, dass Genau, es dann ja. nicht mehr warm ist, ja. Genau. Und ich bin diesen Weg gegangen, weil ich gespürt habe, das ist mein Ziel, das ist das, was ich mir gesetzt habe, das ist das, worauf ich Lust habe. Und dafür sind aber andere Dinge auch unwichtiger gewesen in dieser Zeit. Ja? Also ich habe dafür Partys sausen lassen, weil ich gewusst habe, ich stehe am nächsten Tag morgens auf. Aber das war die Priorität, die ich gesetzt habe. Und ich hatte Lust dazu. Es war meine Entscheidung. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn wir uns eben Ziele setzen, ne, dass wir da uns bewusst sind, dass gewisse innere Anteile von uns sterben oder in den Hintergrund rücken müssen, damit andere stärker werden können. Und wer möchte ich dann sein, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Wer kann ich sein oder wer bin ich, wenn ich eben nicht mehr vorm Insolvenzverwalter stehe, sondern wenn ich einen guten Cashflow habe und ein Konto mit schwarzen Zahlen. Wie verhalte ich mich dann? Also wie fühle ich mich dann? Wie trete ich auf? Was für Gewohnheiten habe ich dann? Und bin ich bereit, eben diesen Switch zu machen? Und das ist eigentlich das, was zählt. Und sich dann auf den Weg zu machen, diesen Shift jeden Tag aufs Neue zu entscheiden und diese Prioritäten zu setzen. Und das ist es, weil als ich dann an diesem Tag, das war der, ich müsste lügen, ich glaube, es war der 18.10.2018, in München ins Olympiastadion eingelaufen bin, in meiner Zielzeit, ich dachte, ja, und jetzt? Weil ich habe 4 Monate lang mein Ziel tagtäglich immer und immer wieder Aber du schon bist erreicht. jetzt seitdem keinen mehr gelaufen, oder? Nee. Ich habe danach andere Prioritäten gesetzt. Das war für mich Ja, das ist dann auch was, was okay, ich ja. auf meiner Bucketlist hatte. Ich habe gesagt, ich Haken möchte das dran, einmal ja. machen und das ist gut. Ja. Und genau, also es gibt definitiv auch andere Ziele, die ich ähnlich erlebt habe. Wenn ich dann wirklich in der Situation war, dachte ich mir so, okay, wow, ja, und ich verkörpere es aber jetzt schon, weil ich es über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre geübt habe, so zu sein. Und als es dann, und das ist auch manchmal das Tückische, weshalb es gar nicht wichtig ist, ob wir ein Ziel wirklich erreichen, weil das Ziel an sich leer ist. Das Ziel ist an sich nicht wichtig. Oder so ist beliebig, ja. Ja, sondern das Wichtige ist, dass wir eben diesen Weg dahin genießen, die Entwicklung, die wir machen, der Wachstum, die Weggefährten, die wir haben, die Tränen, die wir vielleicht auch vergießen müssen, weil Dinge anstrengend sind oder eben nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber diesen Weg wirklich auch zu verfolgen und dran zu bleiben. Und das kann halt nur passieren, wenn es wirklich ein Ziel ist, was aus uns herauskommt und etwas ist, was wir selbst, ich nenne es gerne Seele, also von unserer Seele quasi wirklich auch für dieses Leben als Aufgabe bekommen haben. Vielleicht mal noch ein triviales Beispiel. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube sogar bei meinem dritten oder vierten Barcamp, inzwischen sind es über 90, sind wir auf eine Idee gekommen. Da gab es noch einen eBay-Blog, was wir übrig hatten. Es hieß 321-Blog und wir wussten nicht, was wir damit machen sollen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch einen Abnehmblock machen, weil da gehen die Zahlen auch runter. Und dann haben wir gesagt, also okay, du musst Blogger sein oder musst halt dich damit ein bisschen auskennen. Du musst Übergewicht haben. Wenn du nicht Übergewicht hast, nehmen wir dich nicht. Also wollten keine, niemand, der jetzt sich da irgendwie krank hungert oder so. Und wir haben uns duelliert auf Prozent Abnahme Körpergewicht bis zu einem bestimmten Datum. Ja, und dann am Anfang hatten wir ganz komische Regeln, dass man immer an dem und dem Tag sich wiegen muss und sonst halt, irgendwann haben wir gesagt, halt wieg dich halt einmal die Woche und dann innerhalb von den 3 Tagen am Schluss musst du dich halt auch und du kannst das Tiefsgewicht nehmen, ist okay und so weiter. Und ich glaube, 2 oder 3 Mal habe ich das Ding dann auch gewonnen. Und immer wenn ich in so einem Duell war, wir waren dann immer zu fünft oder zu zehnt oder da bleiben dann auch Leute wie beim Marathon so auf der Strecke, ja, die dann entweder nicht bloggen oder nicht wiegen oder nicht whatever. Und also muss immer einmal die Woche bloggen und einmal die Woche wiegen. So, das ist die Challenge auch. Man muss nicht nur wiegen und am Schluss das geringste Gewicht haben, sondern auch regelmäßig darüber berichten, wie es einem so geht und was man so macht. Das war schon so die Idee. Und also gibt es immer noch 321blog.de, ja. Und mir ist aufgefallen, in der Zeit, wo ich da eben dann mindestens einmal die Woche dann in die Tabelle geschrieben habe und so, ist es mir viel, viel leichter gefallen, mal irgendwelche Haribos oder so links liegen zu lassen, ne? Und zu sagen, nein, die esse ich jetzt nicht, ja. Und viel leichter gefallen, einmal am Tag bei uns um den Dorfsee rumzulaufen, was jetzt so summa summarum eine Runde von 1 Stunde ist von hier aus, ja. Und die Sportklamotten anzuziehen und so weiter und so fort. Oder ein bisschen früher aufzustehen, damit es nicht so heiß ist, ab 9 schon an manchen Tagen, ne? Wenn es dann über 20 Grad hat, macht Walken auch keinen Spaß mehr, ja. Und also das ist mir auch aufgefallen, dass wenn man so ein Ziel hat und da geht's, es geht schon einerseits auch um das Ziel und wir haben dann 10 € Einsatz gemacht und so, ne, damit, also jeder, der Sieger hat von jedem 10 € gekriegt oder als Gutschein oder irgendwas, ja. Das ist aber dann eh so ein minimaler Betrag, den man ja verlieren kann. Das ist es nicht. Und auch der Betrag, den man dann gekriegt hat, das hielt sich alles in Grenzen. Aber allein die Tatsache, dass man eben dieses Ziel hatte, hat es unheimlich viel einfacher gemacht, dann das Richtige zu tun. Also kürzlich ist mir das Absolut. auch aufgefallen. Ich bin zu meinem Hausarzt, obwohl der sozusagen immer anderthalb, also es sind wirklich nur 2 Treppen hoch. Und ich bin immer den Aufzug gefahren, einfach weil das einer der wenigen Aufzüge im öffentlichen Gebäude hier im Dorf ist. Ja, so einfach aus Prinzip. Und dann muss man ausnutzen. Und die letzten 2 Male, wo ich da aber hin bin, bin ich absichtlich die Treppe gegangen. Ja, auch wenn jetzt die, also auch wenn es jetzt kalorientechnisch auch noch egal ist, ne? Also das spielt nicht wirklich eine relevante Rolle. Aber eben, ja, oder heute ein Päckchen wegbringen und dann habe ich gedacht, also so eigentlich auf der Wetterkarte steht, dass es schneit, aber es regnet. Also richtig garstig November, kalter Regen. Aber ich habe dann gedacht, nein, das mache ich jetzt. Ja, und dann habe ich für heute schon meine Bewegung drin. Ja. Und Cool. also insgesamt, oder dass man halt sagt, ich versuche auf so und so viel 1000 Schritte am Tag zu kommen, ne? Oder über die Woche hinweg. Das hilft einem schon, dann zu sagen, ja, jetzt laufe ich mal noch eine extra Schlaufe. Ja. Ja, Also absolut, kürzlich war ich zu früh. Wir machen die Dorfläden über Mittag zu und ich war zu früh unterwegs, stand vor dem geschlossenen Dorfladen. Klar hätte ich mich irgendwo hinsetzen können. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt laufe ich noch eine Schlaufe. Ja. War dann schön, am Abend hatte ich über 10.000 Schritte. Ja. Einfach, weil ich die halbe Stunde dann einfach dann genutzt habe, um noch eine Schlaufe zu laufen. Ja. ja, Und absolut. glaube, wenn man so generell, also wenn man sich so eine Identität auch zulegt, also nicht nur ein Genau. Ziel, sondern auch so, ich bin der, der lieber die Treppen läuft. Ja, so, Genau. ja, wenn mir gerade nichts wehtut, sage ich jetzt mal, Ja. ja, oder so. Dann, ja, Ja. oder ich bin der, der eine Ausrede weniger sucht, irgendwas zu machen oder nicht zu machen. Ja. Ja. Also sowas ist sehr hilfreich, wenn man einfach den Kopf schon in einen bestimmten Zustand versetzt, sodass der Körper es dem Körper dann Genau. leichter fällt, dem zu folgen. Ne? Genau, ja. Und das ist eben das, was ich auch vorhin gemeint habe, ist eben dieses Thema, dass eben bestimmte Anteile, der vielleicht lieber Aufzug gefahren ist, gerade eben entweder sterben muss oder eben nach hinten rücken muss, weil eben die Identität, dass du gerne die Treppen läufst, eben jetzt im Vordergrund steht. Und Ne. das hat auch ganz, ganz viel, vor allem am Anfang, mit Selbstdisziplin zu tun. Ne. Also mit damit sich selbst eben bewusst zu sein, okay, wer möchte ich jetzt sein? Und dann auch wenn zum Beispiel der innere Schweinehund eigentlich sagt, wie du vorhin auch gemeint hast, ja, ach, das ist das einzige Gebäude mit Aufzug, eigentlich müsste man es doch nutzen. Ja, nee, Ne. darauf hören wir jetzt nicht mehr, sondern wir folgen unserer neuen Identität, nämlich dem, ich gehe jetzt die Treppen. Egal, Ne. ob sich die Möglichkeit bietet oder eben auch nicht. Und Ne. das ist etwas ganz, ganz Wichtiges eben. Und das sind eben diese Veränderungsprozesse, die in uns stattfinden, die aber eben auch ganz viel mit mentaler Gesundheit zu tun haben, eben dieses Bewusstsein zu haben, wer möchte ich denn sein, wer bin ich denn? Und dann eben auch so alte Gewohnheiten abzulegen und eben, also zum einen Selbstdisziplin, aber auch Selbstführung, also so also Führungskompetenz auch zu beweisen, erstmal bei sich selbst, bevor man auch andere Menschen dann gut führen und begleiten kann. Weil es eben in unserem tagtäglichen Leben darum geht, ein Stück weit Disziplin zu haben, die eigenen Ziele oder die innere Ausrichtung auch zu verfolgen und damit auch sich selbst zu führen. Ja, und auch dadurch sich die Macht zu nehmen und der eigene Schöpfer oder Erschaffer des eigenen Lebens zu sein. Wir sind es ja immer. Aber wenn wir es bewusst tun und Ja. uns erlauben, eben auch gewisse Dinge zu machen oder eben auch nicht mehr zu machen, das ist dann eben das Geschenk. Und das braucht eben manchmal auch Begleitung und Unterstützung, weil da auch unbewusste alte Muster da sind, die sehr, sehr stark und sehr mächtig sein können, auf die wir vielleicht selber gar nicht zugreifen können. Und deshalb, ja, liebe ich auch das, was ich so tue, Ja, also weil. ich denke dann bei manchen Sachen auch, ja, die Leute können es alleine schaffen, wenn sie mich aber ihnen helfen lassen, kommen sie halt viel schneller zum Ziel, ne? Genau, Also egal, ja. ob es jetzt ein Job finden ist oder irgendwie die Kommunikation in ihrer Abteilung reparieren oder sonst irgendwas. Ja. Was mir jetzt gerade noch so aufgefallen ist, wahrscheinlich findest du das ähnlich problematisch wie ich. Es gibt ja so diese Fraktion, mit der wir beide jetzt auch nicht verwechselt werden wollen, die sagt, ja, du kannst alles schaffen, ja. Also so diese, wenn du dir nur genug Mühe gibst und genau das machst, morgens um 5 Uhr aufstehst, erstmal eine eiskalte Dusche nimmst, bla bla bla, dies und jenes, ja. Deine Morgenroutine muss stimmen, sonst wirst du nicht Millionär. Und wenn du nicht Millionär wirst, bist du selber schuld, so ungefähr. Das ist es halt auch nicht, oder? Also, Genau, also es ist immer die Frage, was ist so mein persönliches Ziel und womit kann ich mich selbst gut connecten, ja? ne. Und ich glaube eben, also es gibt sicherlich einige Tools, die eben unterstützend sein können, wie auch eine kalte Dusche. Die Frage ist, ob wir die jeden Tag brauchen, weil dann ist sie schon wieder nicht mehr so wirksam. Genau, das ist auch so ein Punkt, ja? Also je häufiger wir das tun, desto selbstverständlicher wird es irgendwie auch und manchmal verliert es dann auch an Wirksamkeit. Genau, also das Thema, wir können alles schaffen, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube schon, dass wir das, was wir wirklich, wirklich wollen, auch erreichen können. Die Frage ist auch immer, wie wir es erreichen wollen. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Art und Weisen. Und wenn wir es gesund erreichen wollen, ist eben die grundsätzliche Frage, ist das wirklich etwas, wonach wir uns ausrichten möchten? Oder ob es eben vielleicht durch Social Media, durch die Beeinflussung unserer Erziehung auch, durch das, was wir gelernt haben, was wir erfahren haben, wogegen wir vielleicht auch kämpfen. Ja, es ist ganz oft auch ein sehr, sehr großer Motivator, was ich immer wieder auch erlebe, auch bei wirklich hochkarätigen Führungskräften oder Menschen in Führungspositionen oder Unternehmern, die immer noch gegen diese Kindheitserfahrungen kämpfen und sagen, sie wollen auf keinen Fall ihr Gesicht verlieren zum Beispiel und müssen deshalb so starr und so erfolgreich sein, weil, weiß ich nicht, der Papa es nicht geschafft hat. Und das ist so schade. Und wenn sie dann eben anfangen, darüber nachzudenken, was ihre Motivation ist, und das ist eben eigentlich der Kampf gegen das, was sie in der Kindheit erlebt haben, ist bewusst bekommen, verändert sich ihre eigene Motivation und ihr eigenes Ziel, was sie machen möchten. Manche Menschen werden dann zu den Aussteigern, die gibt es ja auch mittlerweile ziemlich viele, die eben, glaube ich, oder so sehe ich das oft oder erlebe ich das oft, die dann eben so dieses Bewusstsein erlangen, so, oh, das ist ja eigentlich gar nicht mein Ziel, was ich da die ganze Zeit verfolgt habe, scheiße. Dann kann es natürlich einmal passieren, eine Identitätskrise im Sinne von, ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Oder eben auch so dieses, okay, was steht eigentlich dahinter? Was ist meins? Und sich eben da dann in die Selbstreflexion oder auf die Selbstreflexion einlassen, um zu spüren und eben nicht mehr diese rein kognitiven, gesetzten Ziele zu verfolgen, sondern wirklich zu spüren, okay, gut, und was ist jetzt das, was ich gerade brauche? Und das ist eigentlich ein Punkt, vor dem ganz, ganz viele unheimliche Angst haben, weil es kann passieren, dass da erstmal Leere ist. Und diese Leere und diese Hilflosigkeit oder vielleicht auch gefühlte Handlungsunfähigkeit, weil in dem Moment erstmal nichts da ist, weil du dem ja über Jahre, Jahrzehnte gar keinen Raum gegeben hast, auszuhalten, da beispielsweise mit Atemübungen dem entgegen zu dieser Angst, dass da auch vielleicht nichts mehr kommt, ja, dass da kein Impuls mehr reinkommt, entgegenzuwirken im Sinne von, ich vertraue darauf, dass da wieder was kommt. In Ja, dieses dass sich tiefe das wieder Vertrauen füllt. zu steigen, ja, dass sich das wieder erfüllt und vor allem erfüllt für dich. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema immer wieder, wenn ich mit Menschen, die sehr erfolgreich sind, die so diese klassischen High-Performer, wie man sie auch gerne nennt, die eben immer funktionieren, die immer Vollgas geben. Und wenn die dann auf einmal so kurz innehalten, sind das oft Themen, die da dann wirklich aufploppen. Und anstatt dann eben aber in dieser Leere wieder ins Funktionieren zu kommen, sich dort hineinfallen zu lassen, nenne ich es immer so, oh, okay, jetzt ist da gerade mal was, was ich gerade nicht kenne, etwas total Unbekanntes für mich. Darauf lasse ich mich jetzt ein, auch wenn ich eine Riesenangst habe, auch wenn ich da vielleicht sogar fast ein bisschen panisch bin, ohne es jetzt Panikattacke zu Ja, oder vor nennen. allem das loszulassen, was man bisher wie soll man sagen, als fixiert, als das, was man Ja. braucht oder das, Genau. was man will, Ja, betrachtet hat, obwohl es das genau. nicht war. Also bei Ja. mir war das sicher auch am Anfang, also ich weiß noch genau, ich hatte zwei Jobangebote. Das eine war in dem Internat. Das ist ein relativ in Deutschland relativ bekannter Internatsname, kann man mal so sagen. Und das andere war halt eine ganz normale Schule. Und hätte sicher auch gut, also es war im Nachhinein kein Fehler. Ich habe da viel gelernt in der Zeit. Aber einer der Gründe, warum ich mich für den Internatsjob entschlossen habe, war, dass wir hatten an unserem Gymnasium einen Direktor, der allseits gefürchtet war, und der war da auch gewesen als Lehrer. Okay. Und es war für mich so ein, wie so ein, ich kann das jetzt, also ja, das war auch eher so eine Art symbolische Handlung, dass ich sage, ich habe es auch, also ob er da Schulleiter war oder auch nur Lehrer oder vielleicht war er auch nur ja, es gibt so diese Schulleiter, die eigentlich Beamte sind und da aber an dem Gymnasium sind, weil das Gymnasium braucht dann einen regulären Schulleiter, der zum Mhm. Beispiel Abi-Prüfungen aus dem Tresor nehmen darf und solche Dinge, ja, handeln darf. Und ich glaube, es war so eine Mischung aus Dickkopf und Ha und whatever, ja. Und es hätte gut klappen können, hat aber dann nicht gut geklappt. Ich war nach Ja. einem Jahr wieder weg. Aber ich hätte es auch nicht missen wollen, weil es mir viel über Schüler und so beigebracht hat, was die alles können. Die sind nämlich ganz tolle Ja. Menschen, die ganz viel können und nicht irgendwelche Mangelwesen, denen man unbedingt was in den Kopf stopfen muss. Definitiv, ja. Aber das genau, das war auch so eine Situation, wo ich eigentlich außen gesteuert war. So ein Ja, bisschen. ja, Ja? Und ja. nicht das gemacht habe, was wirklich für mich das Richtige gewesen wäre. Ja. Aber Ja, das genau, und das passiert tagtäglich, das passiert uns allen. Da würde ich mich ne. auch nicht ausschließen. Also auch ich habe immer wieder meine Mentoren und Mentorinnen, die ich mir zur Rate ziehe, wenn ich an Entscheidungsmomenten bin, wo ich merke, irgendwie sind da so viele Ebenen, die ich gar nicht für mich klar kriege, dass ich da jemanden habe, mit dem ich das sortieren kann, die mir die richtigen Fragen stellt, die wirklich auch mich hält, auch in meiner Diffusheit in solchen Momenten und dann Ne. gleichzeitig eben aber auch hilft, mir da diesen Weg wieder zu ebnen und Klarheit zu finden, was dann wirklich das ist, was mich erfüllt, möglichst unabhängig von diesen äußeren Erwartungshaltungen, die ich mir ja selbst meistens nur auferlegt habe, Die sind ja im die ja Prinzip oft im Außen gar die nicht sind da sind. künstlich, ja, die sind Genau. nicht wirklich. Und Ja. vielleicht, das war jetzt in unserem ersten Gespräch heute, ich glaube, wenn man sich dann selber gefunden hat, sollte man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass es das dann jetzt ist. Ne? Es ist das Also für den Moment genau, Richtige. das ist das, Und was es in darf dem sich aber Moment auch immer stimmt. weiterentwickeln. Genau, Genau. und ich glaube, die Weiterentwicklung ist nötig. Wenn Ja. ihr euch jetzt weiterentwickeln wollt und Lust habt, wenn ihr sagt, das, was die Nicole da so erzählt hat, das war irgendwie hilfreich. Nicole, ich glaube, du hast das eine oder andere, also wir nehmen ja hier in der Black Week 2025 auf, ja. Stimmt, ja. Einen Einkauf habe ich auch schon getan, aber nur einen. Es war was, was ich mir sowieso kaufen wollte. Jetzt gab es zwei Paar Schuhe für den Preis ne? Also Ja, perfekt. da musste ich dann nochmal zuschlagen. Und also wer Lust hat, mit Nicole zu arbeiten, du hast da wie sagt man so schön bei den Kochshows, du hast da was vorbereitet. Ja, genau. Also genau, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert und zwar wird es für mich oder von mir zum Jahreswechsel einen Online-Kurs geben, in dem es darum geht, sich eben für das neue Jahr 2026 bewusst und achtsam auszurichten. Und da gibt es am Freitag, das ist jetzt genau der Black Friday quasi, einen Genau, Black das ist dann. Friday-Deal. Wer da Interesse hat, kann sich super gerne auch jetzt schon bei mir persönlich melden Also und Freitag, oder 28. ne? genau, 28.11. 28. November ist es, genau. Oder eben auch auf meinem Instagram vorbeigucken. Das ist Mindglow by Nicole. Oder auch auf LinkedIn. Ich glaube, du bist viel auf LinkedIn Ich auch, bin mehr auf Oliver, LinkedIn gell? unterwegs, ja. Also Genau, Nicole also. Reiter. Und wenn ihr dann Mindglow noch sucht, dann findet ihr das. Genau, auf jeden Fall. Und da könnt ihr voll gerne vorbeischauen, nachfragen, was das genau heißt, also was auch die Inhalte in dem Online-Kurs sind. Das würde jetzt, glaube ich, so ein bisschen zu weit führen. Aber es geht eben wirklich um dieses Thema Ziele, innere Ausrichtung und Selbstführung für das nächste Jahr Ne. 2026. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Ich Und nutze auch genau. immer diese Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig, weil Neujahr ist es ja noch nicht. Ne? Die meisten Leute wachen ja erst an Dreikönig wieder aus ihrer Winterstarre auf. Ja. Aber diese Zeit nutze ich eigentlich auch immer. Manchmal, um mir neue Preise auszudenken, manchmal, um mir neue Dienstleistungen auszudenken oder zu sagen, okay, unter welches Motto stelle ich denn das nächste Jahr und so weiter. oder also was inhaltlich und was, also ich habe immer wie soll man sagen, nicht spirituelles, aber so ein, also für dieses Jahr war es zum Beispiel Winning Together, ja. Das nächste Jahr wird es sehr wahrscheinlich sein, Focus the Donut and not the Hole. Ja, also konzentriere dich auf das Positive. Da habe ich Nice, schon ja. manchmal auch die Tendenz, mich aufs Negative zu konzentrieren. Aber das werde ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr entscheiden. Oder ob es doch Ja. ein anderes ist. Und so über solche Dinge nachzudenken. Aber auch, was ich, welchen Bereich meiner Tätigkeiten ich nach vorne schieben will. Und das hat dieses Jahr so halb mittelgut geklappt. Das war dann okay. Unter den Umständen lief es okay. Ja. Und da kann man auch sagen, ja, ich mache das jetzt nochmal ein Jahr weiter oder ich suche mir noch was Neues. Ja. Ja, Und absolut. das ist eigentlich immer eine gute Zeit. Und wenn ihr da Lust habt, mit Nicole zu arbeiten, kontaktiert sie doch mal und schaut mal, ob das vielleicht zusammenpasst. Ja, sehr Liebe gerne, genau. Leute, wenn ihr jetzt auch noch durch sozusagen den Anzeigenteil gehört habt, ja, da gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als diesem Ding einen Daumen nach oben oder 5 Sterne zu geben, weil jetzt ist halt Schluss und dann ist das das Einzige, was ihr noch tun könnt. Ansonsten lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye.